Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcastes Frei Raus. Wie immer mit Torben. Und Benny. Ich finde diese neue Art, sich zu begrüßen, unglaublich. Ja, ich sag gern deinen Namen. Ja, das glaube ich. Ich schreie es immer beim Sexen. Im Schlaf auch immer so, Benny. Ja, ich kenne das. Ich bei mir auch. Dann mache ich schweißgebadet auf und habe Angst. Wenn man es halt so kennt. Genau. Ja, wir haben heute für euch etwas Besonderes überlegt. Nämlich, wir spielen heute mal den aktuellen gesellschaftlichen Diskurs nach. Erklärt uns doch mal unseren Zuhörer, was wir uns in unserem Wahn so ausgedacht haben. Na, eigentlich stellen wir ja den Diskurs nach, der nicht stattfindet in der Gesellschaft. Also, wir haben ja auch schon öfter im Podcast drüber gesprochen, dass die Parteien sich heute eigentlich alle in der Mitte befinden, weil da sind die meisten Stimmen. Und auch irgendwie im Zuge unserer letzten Episode der Verschwörungstheorien und unseres eigenen Gesellschaftsbildes haben wir uns überlegt, wir stellen heute mal den Dialog zwischen einem Linksextremen und einem Rechtsextremen nach. Ich werde hierbei die Position des Rechtsextremen einnehmen. Was für ein Zufall. So gut mir das irgendwie möglich ist. Ich meine, ich sehe meine Gesinnung da öfter mal nach dem Friseur, wenn die Haare ein bisschen zu kurz werden. Dann sehe ich da schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ja, und der Benny wird dann natürlich den linksextremen Steinewerfer machen. Genau, mal gucken. Also ich habe mir hier auch einen Stein mitgebracht. Das heißt, wenn es mir irgendwann langt, dann... Dann gehen wir raus und schmeißen den gegen die Polizei. Oder willst du den dann mir überziehen? Das entscheide ich dann spontan. Okay, gut. Wir haben hier übrigens eine Polizeistation direkt vor der Tür. Das heißt, aber Bundespolizei, nicht... Also keine Bereitschaftspolizei. Meinst du, dir würde schon der Anspruch fehlen, keinen Vollvermummten zu bewerfen? Ja, eben. Ich meine, ich will ja schon... Weißt du, ich will ja schon zurückgeschlagen werden. Wenn ich dann wieder sagen kann, scheiß Polizeigewalt, scheiß Bullen, was soll denn das? Muss sich lohnen, ja. Muss ich eben. Wir sind schon mittendrin fast, also du hast zumindest deine Position schon gut eingenommen. Ich würde sagen, wir machen das vielleicht so, dass du erstmal so ein, ich sag mal, Anfangsplädoyer hältst. Ja. Und dann mache ich das oder wir gucken mal. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Läuft. Okay. Irgendwann, wenn es mir halt mit deinem rechten Gequatsch jetzt dumm wird, schreie ich dich halt nieder, aber. Ja, aber ich kann ja auch schreien. Damit muss man halt leben. Ja. Ich glaube, das wird ganz witzig. Ich denke auch. Okay. Auf jeden Fall, es ist halt so, dass wir natürlich das nicht 100% realistisch machen will. Wie gesagt, weil dieser Diskurs einfach nicht stattfindet. Ja, das ist unsere Vorstellung davon, wie das vielleicht aussehen könnte. Genau. Mir ist das auch ein bisschen fremd natürlich, wie Linksextreme und Rechtsextreme so richtig fachlich argumentieren. Aber ich denke, wir werden es auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe jetzt nicht vor, mit dir zu argumentieren. Nee, ich schreie dich jetzt 30 Minuten lang nieder. Ja, das ist ja Argumentieren von Extremisten, oder? Da heißt es dann, seine Meinung vertreten. Ja, machen wir auch jetzt standhaft. Okay, gut. Okay. Bist du soweit? Ja. Gut, dann 3, 2, 1, los. Ich bin erstmal für deine komplette Enteignung. Ich sehe es absolut nicht ein, wieso du hast heute Morgen dein Abschlusszeugnis geholt. Ich finde es eine Frechheit, ja, dass du einfach so ein Zeugnis bekommst und ich muss dafür arbeiten oder auch nicht arbeiten, weil ich habe ja keine Chance. Ich werde ja unterdrückt vom gesellschaftlichen System. Du hast jetzt einfach so nur durch deine Kontakte zu, was weiß ich, zu irgendwelchen gesellschaftspolitischen Kreisen, hast du jetzt halt einfach so dein Bachelorzeugnis bekommen, ja? Und ich sitze hier und warte auf meins. Du hast doch irgendwelche jüdischen Wurzeln, oder? Überleg mal, dass das vielleicht daran liegt, dass du die nicht bekommst, ja? Ich meine, Juden sind ja auch einfach viel dümmer und deshalb hast du noch kein Abschlusszeugnis. Erzähl doch mal, aus wie vielen Studiengängen du schon geflogen bist, nur weil du Jude bist und unterbelichtet. Also, es war ein Studiengang, ja? Ja, siehst du, den haben wir Deutschen dir finanziert. Scheiße. Und den hast du vermasselt. Und jetzt willst du noch eine Chance haben? Ja, natürlich. Die guten deutschen Arbeiter. Meine Antwort ist darauf einfach Enteignung. Ich enteigne dich. Ich enteigne jetzt deinen Abschluss. Das ist mein Abschluss. Das ist unser Abschluss. Streng nach dem sozialistischen Prinzip. Du wirst enteignet, dein Abschluss gehört der Allgemeinheit. Und wenn ich den Abschluss brauche, um mich zu bewerben, dann nehme ich ihn einfach kurz. Und dann kannst du ihn wieder, also nicht wirklich wieder haben, aber dann kannst du ihn wieder benutzen. Es kotzt mich auch an, dass das, da war so ein Diploma-Supplement dabei, hieß das. Würdest du mal bitte auf meine Antwort eingehen? Guck, typisch Rechtsextremismus, den anderen gar nicht wahrnehmen. Einfach seine Meinung vertreten, einfach weiterreden, ja? Kurzer Einschub, seit wann gehen denn Extremisten aufeinander ein, ja, argumentativ? Also ja, wir können nicht. Ist doch immer so, dass man irgendwie dann, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, dann redet man über was anderes. Ja, aber wir können nicht 30 Minuten lang einfach nur gegen solchen Scheiß erzählen. Doch, ich finde, das ist eine gute Idee. Okay. Also da sieht man wieder, der Rechtsextremismus hat keine Ahnung von Planung, Organisation. Planwirtschaft, oder was ist das nächste Thema? Natürlich Planwirtschaft. Aber da sind wir doch auch dafür. Nein, nein, niemals. Wir sind besser dafür. Wir sind das, noch nein. mehr dafür. Ja, ihr, was habt ihr im Vierjahresplan gemacht? Hm? Staatsschulden angehäuft. Ist doch geil. Die sozialistische Republik der Sowjetunion hat niemals in ihrer ganzen Laufbahn Schulden angehäuft. Niemals. So was gibt es nicht. Immer. Schulden sind der Teufel vom Kapitalismus. Und wir haben keinen Kapitalismus. Ja, Kapitalismus ist ja auch scheiße. Du siehst es doch, was die Schulden mit Europa machen. Hätten wir keine Schulden, würde es uns allen besser gehen. Ja, aber auch den Negern. Das ist nicht okay, dass es den Negern gut geht. Siehst du? Linksextremismus gewinnt. Eigentlich sollten wir so einen Zähler nebenher laufen, der mal guckt, wie oft du vom Thema ablenkst, weil dir die Argumente ausgehen. So, ja. Bing. Du fährst heute auch wieder ins Ausland. Was soll das? Ja, du verrätst deine deutsche Leitkultur. Du fährst hier einfach weg. Gefällt's dir da? Hm, dann wander doch dahin aus. Na, würde ich ja, aber die Schweiz lässt mich nicht rein. Ja, die Schweiz ist super, die haben Minarette verboten, das ist auch wirklich ein Gräuel. Ja, überall, man guckt hier aus dem Fenster, überall nur noch Moscheen zum Kotzen. Was ist mit der deutschen Kultur? Wo ist das Bier? Wo ist die Haxe? Naja, besser Minarette als irgendwelche Banken, sag ich mal. Du, ich meine, ganz ehrlich, ich lebe lieber mit dem Neger vor der Tür, als mit dem Sparkassenvertreter in meiner Wohnung. Ich schäme mich für dich. Ah, Anti, Antipati. So. Siehst du, ich bin der durchschnittliche Linksextremist. Ich habe keine Ahnung, wovon ich überhaupt rede, spreche die Sachen falsch, verhalte mich falsch, bin aber auf jeden Fall gegen dich. Ich bin auch gegen dich, weil du Jude bist. Du heißt Benjamin, Junge. Ich bin kein Jude. Doch. Nein. Bist doch beschnitten. Nein. Beweis es mir, dass ich Jude bin. Warte. Drop your pants. Ja, irgendwie macht das Gespräch nicht so viel Sinn, oder? Haben wir jetzt schon festgestellt. Dieses Gespräch ist auf einem so hohen Niveau, das ist unglaublich. Ich glaube auch. Also, meinst du, es wäre so, wenn sich ein Linksextremer und ein Rechtsextremer unterhalten? Also, aber die unterhalten, also... Ich weiß es nicht, also... Und da schlägt man sich dann einfach direkt die Fresse also, ein. Also, ich habe mir von deinem Gespräch jetzt nicht wirklich was... Nee, mich hat es auch nicht interessiert. Nö, also... Es interessiert mich ja recht selten, was du erzählst, aber heute war es extrem, ja. Eben. Wir können ja vielleicht einfach mal die Positionen vergleichen, die wir einnehmen. Du meinst jetzt... Würde ich fachlich bezogen. Okay, also, gut, wir sagen... Du erklärst deine Position, ich meine Position. Das mit dem Gespräch hat ja anscheinend nicht funktioniert. Naja, also den Eindruck, den ich von Rechtsextremen immer habe, wenn es um irgendwelche Themen geht, ist es immer ganz wichtig, dass andere schuld sind. Und zwar meistens Ausländer, Flüchtlinge, Migranten, die hier schon länger wohnen. Die nehmen einem die Arbeitsplätze weg, die bringen ihre Kultur in mein Land, verdrängen damit meine. Und ich habe irgendwie Angst, dass ich irgendwas verliere, was mir gehört, weil ich Deutscher bin und in Deutschland lebe. Habe Angst, das zu verlieren und deshalb muss ich jemanden dafür ja anklagen und ihm sagen, nur weil er anders ist, von der Hautfarbe her oder von der Kultur her, nimmt er mir das weg und das ist nicht okay und deshalb muss ich ihn hassen. Bei den Linksextremisten sind auch immer die anderen schuld. Das sind dann Ausländer, meistens der Westen, Banken, Oligarchen, Monopolisten, die Oberen. Ja, die könnten mir ja was wegnehmen. Ich meine, ich habe nichts, ich will aber was. Und deswegen bin ich für die Umverteilung. Ich habe Angst, dass mir meine Werte weggenommen werden, dass ich ausgebeutet werde. Und deswegen bin ich einfach für die Enteignung. Ja, das Wichtige ist also bei uns beiden, wir beide haben irgendwie das Gefühl, dass wir zu wenig haben. Richtig. Dass wir zu wenig bekommen vom Staat oder wie auch immer. Richtig. Ja, doch, vom Staat. Und andere Leute sind daran schuld, bei dir genau. Sind es die Oberen, also du machst das... Die Ausländer, man kann ja sagen, weil die Deutschen sind ja an sich... Nein, ich meine bei dir. Ja, ja, wir leben ja im sozialistischen Einheitsland eigentlich und eigentlich gibt es ja gar keine Völker, keine Grenzen, keine Rassen, keine... Gibt es ja nicht. Aber du machst quasi die anderen fest an Kapital, ich mach die anderen fest an Hautfarbe, Kultur, Religion. Das ist der Unterschied. Aber wichtig ist, dass es eine Gruppe gibt, die anderen sind. Aber ich mag auch keine Juden. Das darfst du auch nicht vergessen, weil so. Juden, ich bin ja noch von deinem Denken beeinflusst. Ja, wer mag denn eigentlich Juden außer Juden selbst? Ja, Juden halt, ne? Juden sind halt Juden. Naja, lassen wir hier diesen... Guck mal, die Rothschilds sind die perfekte richtig. Einigkeit richtig. Unseres Problems. Du bist gegen den Finanzmarkt, richtig. Rothschilds, und ich bin gegen Juden, weil es halt Juden sind. Ganz genau. Ja, perfekt. Ja. Die sind okay. Auch, okay, gut, da haben wir schon mal einen gemeinsamen Fight auf jeden Fall gefunden. Was für ein Zufall. Richtig. Gut, gehen wir mal zur Bildung über. Volksbildung. Ich bin dafür, dass das gesamte deutsche Volk kostenlose Bildung erhält. Du benutzt jetzt aber schon so völkische Begriffe, die ja doch durchaus rechtsgeprägt sind auch. Ja, Bürger. Die deutschen Bürger sollen das Recht erhalten, kostenlose Bildung, weil der Staat sorgt dafür sein. Ja, die Genossen. Die Rechten werben wir doch auch immer für, habe ich irgendwie festgestellt, oder? Und ganz wichtig ist auch, dass Kinderschänder umgebracht werden sollen. Ehrlich gesagt, mir sind zu Linksextremisten keine Positionen bekannt. Vermutlich war er von den Leuten... Nein, vermutlich werden sie sich davon unterscheiden. Ich glaube, sie sind ja immer gegen Gewalt, außer Steine gegen Polizei werfen, oder? Also Pazifist, nein. So im Sinne von kein Krieg mehr. Und du verwechselst, ich bin linksextrem. Ach so, und die sind ich schon... Ich bin für den... Also ich bin alter, stalinistischer, obwohl es halt die Frage, nicht mehr in dem Sinne stalinistisch, sondern ich bin Kommunist. Also nicht die ich Linke, sondern... Ich bin für den Umbau einer Gesellschaft. Ich bin kein Hippie, wir wollen freie Welt, keine Waffen, keine Atomwaffen, sondern Kommunismus, der Weltbürger siegt. Darfst du nicht vergessen bei meiner Argumentation. Okay, gut. Und ja. Vor dem Hintergrund, es gibt bei uns keine Kinderschänder. Es gibt es nicht. Okay. Nie aufgetaucht. Gibt es nicht, nein. Okay. Ja, dann sind wir uns da auch einig, dass die auf jeden Fall... Richtig. Wenn sie existieren, müssen sie weg. Und es gibt keine, nein. Bei dir gibt es keine, gut. Es hat keine zu geben. Okay. Haben wir noch ein Thema? Wir haben noch Tausende. Gehen wir mal doch zu Straßenbau. Ja, Hitler hat Autobahnen gebaut. Das Stalin auch. Super, siehste. Sind die Panzer richtig gut drauf gerollt. Richtig, die Panzer konnten da richtig gut rüberfahren. Die DDR hat richtig ihre Straßen extra verbreitert, damit die neuen sowjetischen Panzer drüber fahren können. Waren nicht Hitler und Stalin auch erstmal Freunde? Die haben sich doch irgendwann erst verstritten, oder? Nein, wir waren niemals Freunde. Okay, gut. Warum aber eigentlich? Ich verstehe es eigentlich nicht. Beide waren Diktatoren, haben Gulag oder KZ, ist ja auch egal. Vermutlich fand Stalin das Argument der deutschen Expansion in den Osten nicht so gut. Ja, wahrscheinlich lag es einfach daran, dass beide einfach das Interesse hatten, ihr Land unendlich zu vergrößern und zur Weltmacht aufzubauen. Richtig. Und da konkurriert man sich dann irgendwann auch. Nein. Also Stalin hat sein Land aufgebaut, Hitler war einfach der Böse. Stalin ist unser Held. Darfst du nicht vergessen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Hitler der Held war, das ist irgendwie... das wäre dann wirklich one too far. Das wäre wirklich one too far. Aber ich bin, um ehrlich zu sein, in der Position noch nicht so ganz gefestigt. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt so eine Neonazi-Position einnehmen soll. Also bist du ein Wankender. Ja, ein wankender Rechter. Siehst du? So Pegida-mäßig oder so. Eher so... Pegida ist ja der besorgte Bürger. Das darfst du ja nicht vergessen. Ja, der heimatliebende besorgte genau. Bürger. Genau. Wir vergleichen heute Extremismus. Mich, du bist heute Nazi. Ja. Also eigentlich wie immer halt. Ne? Ja, richtig. Ich laufe meistens mit dem rechten Arm nach oben. Richtig. Das ist sehr anstrengend für meine Schulter. Ich habe rechts schon Schmerzen. Deswegen habe ich hier immer Schmerzen in meiner linken Hand, weil ich die immer... Weil du die immer zur Faust ballst? Ja. Oder? Okay, weil du dafür immer schwere Steine drin hältst. Okay. So, die nächste Kategorie. Waffenproduktion. Also ich bin für die massive Ausrüstung und Ausbau aller Waffen, für die Aufstockung der Armee, weil man braucht ja Männer, um den Kapitalismus zu zerstören. Ja, das deutsche Volk muss ja auch verteidigt werden. Eben. Also sollte sich auch jeder bewaffnen. Die internationale Arbeiterklasse muss sich vereinigen. Ja, und die Deutschen müssen sich vereinigen. Das deutsche Volk muss sich vereinigen. Ja. Nächstes Thema, Friseure. Ich finde, alle sollten eine Glatze haben. Das ist mir jetzt zu suspekt. Also was trägt denn der Kommunist für eine Frisur? Ja, stimmt, was trägt der Kommunist für eine Frisur? Es gibt ja diese alten DDR-Frisuren, diese Staatsdiener-Frisuren. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, nicht wirklich. Die sind mega peinlich. Aber ansonsten, der normale sowjetische Soldat trägt Kurzhaar. Ist das eigentlich, also die Neonazis tragen ja eine Glatze. Warum tragen die eigentlich eine Glatze? Weißt du das? Ja, hatte ich mal ein sehr interessantes Gespräch darüber, weil... Mit einem Nazi? Nein, mit meiner Ex-Freundin. Ah, okay. Weil, die war kein Nazi. Die war kein Nazi. Die arbeitet in der Psychiatrie, hat sie gearbeitet und da hat sie das erfahren. Ja, ganz genau. auf jeden Fall, die hat erzählt, die Glatze symbolisiert die körperliche Reinheit. Und der Neonazismus versucht auch diese körperliche Reinheit, weil Glatze, poliert, ne, kahl, frei... klar, gereinigt, versucht diese Schlagwörter auch auf den Geist zu übertragen. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel haben sie auch oft Tattoos und so weiter, die Nazis, oder? Ja, das ist dann halt argumentativ dumm. Wollte gerade sagen. Ach so, haben wir gerade rausgefunden, dass die Nazis dumme Argumente haben. Wow. Wer hätte das gedacht? Gut, aber im Endeffekt verstehe ich immer noch nicht ganz, woher sich das herleiten. Also das ist ein Argument, was die entwickelt haben, weil wenn man jetzt mal in die NSDAP guckt, ich glaube, da gab es wenig Leute mit Glatze. Richtig. Außer Göring hatte dann Glatze. Nee, Göring hat... Nur wenig Haare. Göring... Ich muss sagen, ich kenne Görings Haare nicht. Bei Göring ist denn nicht seine Haare das Erste, was mir in den Kopf kommt. Der könnte doch Spiegel mal eine Reportage drüber drehen. Görings Leibfriseur. Ein neues Thema dafür, nach Hitlers Leibarzt, ja, Görings Friseur. Görings Friseur, stimmt. Der Mann hat bestimmt einiges zu erzählen. Richtig. Aber ich möchte noch ein paar weitere Untersuchungskategorien einführen. Gerne. Polizei. Wie steht denn deine Partei zur Polizei? Ja, immer und überall. Gestapo? Ja, aber nicht die, also Staatspolizei, Entschuldigung. Ich rede nicht von Parteipolizei. Ja, machen wir, oder? Machen wir? Ja, oder? Ich glaube schon. Also ich weiß nicht, was sagt ein Nazi zur Polizei? Macht er das lieber selbst oder ist er schon dafür, dass... Also generell sind Faschisten ja immer dafür, dass es eine starke Staatsmacht gibt, oder? Ja, eben. Aber ich glaube nicht, dass der Nazi die Staatsmacht als stark bezeichnen würde. Nein, weil sie lässt ja Migranten ins Land. In seinem Sinne, meine ich. Wenn er einen Staat etabliert hätte, ja, definitiv, klar. Dann muss der Staat eben auch eine starke Exekutive haben. Ja, richtig. Wir reden jetzt nicht von der Exekutive der BRD. Das ist natürlich zu richtig. Verwerfen. Richtig. Der alles Gutmenschen, so linke Gutmenschen. Bei uns gibt es keine Kriminalität. Ganz einfach. Was sagen Kommunisten eigentlich zur Flüchtlingskrise? Sind das dann so linke Gutmenschen, wie die Leute hier beschimpft wurden, die am Bahnhof Flüchtlinge willkommen geheißen haben? Oder sind die dann auch schon wieder gegen Flüchtlinge? Also der Linksextreme überschneidet sich in dem Punkt mit den Linksliberalen. Dass er sagt, jawohl, wir müssen die Menschen aufnehmen. Ist vielleicht das Einzige, was man vom Linksextremismus positiv bewerten kann. Ist es dann auch so in dem Argumentenzug von wegen Weltrevolution? Wir brauchen im Endeffekt ja eh alle Menschen für die kommunistische Weltrevolution. Und wenn sie zu uns kommen und mitmachen wollen, dann ist es okay und cool, weil sie sind ja anscheinend mit auf unsere Idee aufgesprungen. Ehrlich gesagt, ich kann das nicht beantworten. Ich würde es vermuten, aber ich möchte nicht meinen Namen drunter setzen, weil ich glaube, es kann auch... Ich möchte unter diese ganze Folge meinen Namen eigentlich nicht drunter setzen. Also man sollte die wirklich in Klammern... Nein, ich finde, das ist mal eine wichtige Folge. Aber ich glaube, dass die Linksextremen teilweise auch nicht so gegen Flüchtlinge eingestellt sind. Wir haben ja auch schon kennengelernt, dass sich die Linksextremen, Rechtsextremen in einigen Punkten durchaus ähneln. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass auch in dem Sinne auf irgendwelchen abstrusen Wegen die Argumentationslinie die gleiche ist. Also irgendwas, wir dürfen Flüchtlinge nicht aufnehmen, weil wir dadurch ja bezeugen würden, keine Ahnung, dass die Staatsherren eine Flüchtlingskrise verursachen können und wir deshalb die Flüchtlinge aufnehmen müssen und uns den Willen der Oberen beugen müssen. Ich würde da gar viel einfacher denken. Also wenn du mal schaust, so die Rechten argumentieren ja, die Flüchtlinge kommen hierher, keine Ahnung, so ein Syrer, der ist generell von Natur aus krimineller als ein Deutscher, weil es ist ja ein Wüstenneger und der ist halt einfach krimineller, das ist so. Und deshalb wollen wir ihn hier nicht haben. Und dann könnte man doch bei den Linksextremen eigentlich auch diagnostizieren, dass sie vielleicht sagen, ja, der teilt die Werte nicht, weil er kommt zum Beispiel aus einer Kultur oder aus einem Staat, der sehr statisch geprägt ist von der Hierarchie her, vielleicht auch Interesse an einer Diktatur hat oder so und möchte eben diesen Systemwandel, den du möchtest, nicht. Und dadurch könntest du ja auch ein Problem in ihm sehen. Nee. Der Systemwandel ist ja schon vollzogen worden. Der ist schon vollzogen. Es gibt hier keine Ausländer. Jeder, der hier reinkommt, ist ein Bürger. Ein Bürger, okay. Also sobald er da ist, wäre das Problem eigentlich ja schon gelöst. Also du hättest in ihm keinen Gegner. Genau, es gibt da kein Problem. Ich sehe da kein Problem. Es hat da kein Problem zu geben, sagen wir es mal so. Also was ich von dir bis jetzt gelernt habe, ist, dass Linksextreme oft Probleme negieren, die ihr System betreffen. Nein, die gibt es einfach nicht. Es existieren sie einfach nicht. Say no more. Sehr gut. Bleiben wir vielleicht noch, keine Ahnung, Außenpolitik. Ja. Ich lehne die UNO ab. Ich auch. Schön. Also wir machen uns... Ja, wir machen uns... Wir sind die UNO. Wir übernehmen die ganze Welt und... Genau. Expansionspolitik. Genau, Expansionspolitik, richtig. Genau. Wollen Rechtsextreme dann auch sowas wie Afrika besetzen? Weil ich meine, im Prinzip... Ja, da kann man ja die Juden hinschicken. Aber ich meine zum Beispiel, du musst dich ja dann gezwungenermaßen irgendwie mit den Menschen, die dort leben, auseinandersetzen. Ich habe ein bisschen Angst, wie jetzt deine Antwort ausfällt, aber man würde die dann vermutlich entsorgen. Meine Antwort könnte sein, es gibt da keine Probleme. Weißt du? Also nicht mehr lange. Nicht genau, es gibt da, ich sehe da langfristig kein Problem. Langfristig kein Problem, dass dort Menschen sind, die richtig, anders aussehen als wir. Richtig, langfristig, was heißt langfristig, mittelfristig. Und dann könnte man die Ressourcen dieser Länder, so Bodenschätze, gutes Wetter, auch nutzen. So ein schönes Ferienhaus für den Führer dahin bauen. Oder halt für die Genossen, je nachdem, wie man es halt argumentiert. Ja. Ne? Habt ihr auch einen Führer? Die Führer vielleicht. Den oberste Kommissionare oder wie das dann heißt. Das Politbüro. Ja. Also was wäre aus dieser... Und da sitzt du drin? Ja, natürlich würde ich drin sitzen. Mit deiner Weisheit. Ja, natürlich, man muss ja... Ein bisschen Wodka trinken. Ja, ein bisschen. Na, ich will das nicht immer nur auf Russland zurechtschneiden. Ich rede ja hier von einer internationalen Bewegung. Jeder ist Teil des Systems. Gab es doch die internationale Kommunistenbewegung, gab es auch während der Weimarer Republik, die richtig auch dazu beigetragen, dass das nicht so funktioniert hat in Weimar. Weil sich die Positionen von Linksextremen und Rechtsextremen überschneiden? Könnte das etwa der Nein, wirf deinen Stein endlich. Ja, ich glaube, das kristallisiert sich hier gerade irgendwie ein bisschen raus, dass Links- und Rechtsextreme vielleicht ein paar Gemeinsamkeiten haben. Eigentlich die Frage, warum die sich nicht mal zusammen an den Tisch setzen, dann könnten die doch viel mehr bewegen. Weil der Machtanspruch vom einen ja dann irgendwie zum Machtanspruch vom anderen irgendwie. Da sind wir wieder auch beim Thema Hitler und Stalin wahrscheinlich. Eigentlich wäre man d'accord gewesen, aber jeder möchte ja für sich dann den ganzen Kuchen. Ich meine, eigentlich, überleg mal, ich habe was gegen Staatsdiener, bin für die aggressive Expansion, bin für Aufrüstung, bin für die Unterdrückung von Minderheiten, bin für die Schaffung von einem Nationalgeist, bin für die internationale Verbrüderung. Du bist für? Genau das Gleiche. Es wäre schön, wenn wir uns die Hand reichen könnten. Ich bring dich um. Die rechte Hand. Ja, aber dann an dem Punkt können wir eigentlich diagnostizieren, dass es recht schön ist, dass die beiden nicht miteinander reden. Es macht einem fast ein bisschen Angst, was daraus entstehen könnte, oder? Stell dir vor, wir würden uns vereinen. Ja. Ich sehe eine große Zukunft vor uns. Make Germany great again. Achso, das hat ja ein anderer gesagt. Das hat zum einen ein anderer gesagt, du darfst ja nicht von so einem billigen... Hat er sich das trademarken lassen eigentlich? Ich glaube nicht. Also auf seiner Mütze steht. Aber du kannst doch nicht als Nazi, kannst du doch nicht in deutsche Werbung machen mit Make Germany Great Again. Nein, das natürlich. Mach Deutschland wieder groß. Oder stark. Stark. Ja. Mach Deutschland wieder rein. Nein, das ist blöd. Das ist doch keine Werbung für irgendwie Meister Popper. Oder so. Meister Popper ist er oder nicht Popper. Oh Mann. Die Seriosität hier in dieser Folge ist unglaublich. Ja, gefällt mir. Das ist fast so gut wie letzte Woche. Okay, dann überlegen wir uns jetzt beide doch mal einen Slogan, mit dem wir bei der nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr jetzt antreten. Du meinst quasi, was man auf seine Plakate schreibt. Genau, was man auf seine Plakate schreibt. Fang mal an. Ich sehe hier kein Problem. Nein, das nein. Das ist dein Werbeslogan. Nein, das ist kein Werbeslogan. Das ist das, was die Polizei zu dir sagt, wenn sie in deine Wohnung reinbricht. Wenn du sagst, das können sie doch nicht machen. Jo. Ich sehe hier kein Problem. Erlöst uns von dem Bösen. Du bist doch nicht die Kirche. Du hast schon mal das Vaterunser gesprochen, da kommt der Satz ziemlich genau drin vor. Ja, aber... Die Kommunisten sind nicht so für die Kirche. Es gibt keine Kirche, darfst du nicht vergessen. Richtig. Was ist Kirche? Ja, eben, das heißt, der Spruch kommt auch nicht aus der Bibel. Ich bin für Deutschland den Deutschen. Aber das gibt's halt schon. Ja, ich weiß, aber ich finde den gut. Findest du den gut? Ja, also das fasst halt alles zusammen. Ich meine, ist doch logisch. Eigentlich könnte man es umwandeln, die Welt den Deutschen. Dann haben wir die Expansionspolitik und so weiter noch mit drin. Aber die Frage ist, was machst du mit den Leuten, die 33 zwangsemigriert worden sind und jetzt in England gelebt haben und jetzt wieder zurück emigrieren nach Deutschland? Machst du mit denen? Du meinst diese Juden? Ja, es sind größtenteils Juden, ja, aber... Okay, ich sehe schon, du hast da schon eine Lösung. Ist klar, dass du eine Lösung dafür hast. Ja, das ist klar. Guck doch mal, was man mit Juden gemacht hat. Das ist ja eigentlich echt ein Problemlösungsansatz schon, ne? Ja, mich stört irgendwie eine Minderheit oder mich stört eine Menschengruppe, dann entsorgen wir sie halt. Achso. Du machst sie dann einfach zum Zielpunkt deiner Probleme. Dir geht es nicht so gut, weil. Und dann sagst du, dann setzt du irgendeine beliebige Gruppe ein. Und dann kannst du das dann deine Legitimation, damit du sie verfolgst. Und umbringst. Ja. Aber ja. Im Prinzip machst du das ja nicht anders. Du sagst, richtig. So, die Kapitalisten müssen sterben. Deshalb zündet man in Frankfurt dann Autos an und schmeißt Steine auf die Polizisten, die das System verteidigen. Und auch der historische Sozialismus. Ich rühre mich damit, ich habe mehr Menschen umgebracht als der Nationalsozialismus. Wobei man halt... Ein Wort an der Wand hängen. Was heißt umgebracht? Sie sind in meinen Diensten gestorben. Ja, jetzt haben wir eigentlich, glaube ich, ziemlich viel geklärt. Also wir wissen, wie wir außenpolitisch miteinander verfahren. Nee, ich meine getrennt, ich bring dich um. Wir wissen, was wir mit Staatsfeinden oder Systemfeinden machen. Richtig. Wir wissen, was wir mit den Leuten machen, die auf unserer Seite stehen. Die kämpfen an unserer Seite. Wir bauen eine starke Polizei und Armee auf. Wir haben einen Werbeslogan. Und wir wissen, dass du im Politbüro sitzt und ich der Führer bin. Gut. Gut, soweit würde ich sagen, haben wir alles geklärt. Dann kümmern wir uns jetzt mal darum, dass wir uns zur Bundestagswahl anmelden. Ich glaube, du darfst dich ein halbes Jahr vorher, darfst du dich beim Bundeswahlleiter anmelden als Partei. Wir brauchen 3 Personen jeweils. Echt? Dann haben wir echt noch eine Chance. Da haben wir eine Chance. Deutschland, wir kommen. Okay. Ich hoffe, ihr habt alle Angst. Ja, das war's von uns für diese Woche. Ein bisschen anders, die Sendung. Bitte nehmt das nicht ernst, was wir gesagt haben. Wir werden wahrscheinlich auch mal wieder eine seriösere Folge demnächst bringen, wo wir uns anständig... Wege zur Macht. Und dann willst du aus Machiavelli vorlesen, oder was? Das wäre doch mal eine sinnvolle Ergänzung. Oder aus Mein Kampf. Oder aus Mein Kampf. Wir können auch mal wirklich einen Direktvergleich machen. Du liest aus Mein Kampf vor und ich lese aus das Kapital vor. Ich finde, vielleicht sollten wir dann sogar durch Deutschland reisen und verschiedene Lesungen machen. Und ich sage euch... Auf Balkonen. Ja, auf Balkonen. Ich sitze dann so auf einem Balkon. Und ich sage euch... Okay, ich bin schon im Wahlkampf. Ich sehe das schon. Nächstes Jahr wird ein tolles Jahr für uns. Ein großes Jahr. Ein großes Jahr wird kommen. Ja. Schreibt uns doch über unsere altbekannten Quellen, sei es Twitter, @frei_raus oder über Mail, freirauspodcast@gmail.com, was ihr von der Folge haltet. Und ansonsten verabschieden wir uns und hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen, ihr habt das ein oder andere Mal gelacht und vielleicht macht ihr euch ja Gedanken darüber, wie eure Partei aussehen könnte und wie ihr als Links- oder Rechtsextremisten euch darstellen würdet. Bis dann und bis nächste Woche. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.